I suppose the basic idea for this album was to try and capture the essence of each synthesizer. Die Grundidee von 20 Systems war es wohl, das Wesentliche jedes einzelnen Synthesizers einzufangen, auf die einfachsten mögliche Weise. Ich wollte nicht alles demonstrieren, was die Teile können. Ich wollte diesen Geräten auch nicht meine Persönlichkeit aufdrängen, sie sollten mich beeinflussen. Wenn du vor diesen Synthesizern sitzt und beginnst, mit ihnen in Interaktion zu treten, dann enthüllt jedes Instrument seine eigene starke Persönlichkeit. Nicht nur in der Art, wie sie klingen, auch durch ihr Aussehen. Und einige von ihnen haben sogar eine eigene Geruchsnote. Not just in the way they sound, but also in the way they feel and they look. And, you know, some of them even have their own smell. Die Vorführung berühmter elektronischer Klangkisten könnte leicht zu einer Varieté-Nummer werden, in der ein Zauberer mit allerlei Kunstgriffen aufwartet. Bench meistert diese Gefahr, indem er sich zum einen auf die reinen Klanglichkeiten des jeweiligen Synthesizers konzentriert, sie also nicht künstlich aufbläst mit zusätzlichen Effektmöglichkeiten. Nur selten macht er von eingebauten Sequencern Gebrauch. Zum anderen handelt es sich hier bei aller Selbstbeschränkung um fein gearbeitete Kompositionen mit mal ruhigen Pulsierungen, mal überraschenden Spannungsbögen. The most interesting thing for me when I had finished making the tracks was to listen to them all kind of in chronological order. Das war das Interessanteste für mich. Als die Tracks fertig waren und ich sie mir in chronologischer Reihenfolge anhörte, da bekam ich sehr schnell ein Gespür dafür, wie sich die Maschinen im Laufe der 20 Jahre entwickelt haben, wie der Sound sich allmählich verwandelte von reinen analogen zu reinen digitalen Sounds. Und diese Evolution kann man im Laufe dieser Stunde wirklich hören und nachempfinden. Berühmte Musiker haben natürlich einige dieser Instrumente eingesetzt, als sie herauskamen und so den Sound ihrer jeweiligen Zeit mitgeprägt. Der Yamaha CS80 zum Beispiel kam Mitte der 70er Jahre heraus. Du kannst dich kaum mit dem Instrument befassen, ohne irgendwie wie Vangelis zu klingen. Am besten trägst du gleich den für ihn typischen Umhang und lange Hosen mit Schlag. Er hat das Instrument vollkommen beherrscht. You almost have to wear a cape and big flares, because he completely mastered that instrument. It was his favorite one. Yamaha CS80, Moog Modular, Korg Lambda, Oberheim Expander, Fairlight CMI, all diese Synthesizer-Namen stehen für Klangzeichen einer alten Welt, die aber bis heute Spuren im Mainstream und der experimentellen Popmusik hinterlassen haben. Im Laufe dieser 20 Jahre wurden etliche Fehlerquellen der frühen Geräte beseitigt und durch einen immer glatteren Klang ersetzt, zum Missfallen innovativer Künstler. Die wollten lieber mit Unwägbarkeiten arbeiten und machten dank mancher Zu- und Unfälle aufregende Entdeckungen. Wer sehnt sich nicht, angesichts so vieler maßgeschneiderter Sounds der heutigen Popmusik, nach den Geräuschattacken und Störfeldern von einst zurück? Synthesizer, die Fehler machen, wirken eben menschlicher. Ben Edwards sieht den humanen Input in Zukunft immer mehr schwinden. Dann würde eine neue Herausforderung darin bestehen, sich von Robotern zu unterscheiden. The synthesizer is quite an unusual instrument compared to, you know, a guitar or something. Der Synthesizer ist ein ziemlich ungewöhnliches Instrument. Anders als eine Gitarre hat er sich fortlaufend neu erfunden. Aber so rasch, wie sich die Technologie zwischen 1968 und 1987 weiterentwickelte, so rasch gerieten einzelne dieser Maschinen auch wieder in Vergessenheit. Ich wollte sie neu entdecken, einfach weil sie immer noch unerkanntes Potenzial in sich haben. Es ging mir also um die Wertschätzung dieser Maschinen wegen ihres historischen Wertes. Aber es ging mir auch darum, ihnen Sounds zu entlocken, die man so noch nicht gehört hat. Einige Tracks klingen abstrakter und dunkler vom Gefühl her als die Musik, die ich sonst mache, und das hat mich schon überrascht. Some of the tracks are much more abstract and sort of darker in feel than the music I normally make, and that sort of surprised me a bit. It's sort of just the way they came out.